Dankeschön. Das war also Babylon Albtraumstadt. Und wenn man aus der Albtraumstadt hinauskommt, dann kommt man an den Stadtrand und da befindet sich meistens ein Friedhof. Deswegen das Stück Der Ritt zum Friedhof.